Es ist wieder die Mitte des Monats und ihr wisst, was das bedeutet. Wir treffen uns wieder, um uns die Neuigkeiten in Nord- und Süddeutschland anzuschauen und darüber zu reden. Wir, das sind der Jörn aus dem Norden. Und die Dotti aus dem Süden. Moin. Moin. Oh Gott, jetzt habe ich mich aber ganz schön verdreht und verzwirbelt, bis ich den richtigen Satz hingekriegt habe. Oh, das macht ja nichts. So ein bisschen Kopfsalat ab und zu. Dafür bist du doch eigentlich der Unausgeschlafene, nachdem du ja jetzt gerade erst nach Hause gekommen bist. Ja, das stimmt. Ich war bis heute Nachmittag um 3 noch unterwegs. Also gestern ist ja die Republika zu Ende gegangen und das war dann auch mit der ganzen Abschlussparty und den Leuten, mit denen man sich dann doch noch unterhält, war ich dann, weiß nicht, glaube um... Also relativ früh schon im Bett um 12:30 und konnte dann aber überhaupt nicht einschlafen, weil ich dann doch noch so ein bisschen aufgedreht war. Und ich hatte mich nachmittags nochmal hingelegt, um fit zu sein für die Nachmittag, für die Aftershow-Party. Und ich habe da wohl ein bisschen zu lange geschlafen. Auf jeden Fall war es dann 2, bis ich wirklich so weit war, dass ich auch schlafen konnte nachts. Und um 6, kurz vor 6 war ich dann wieder wach. Das war nicht so schön. Aber ich habe immerhin dann noch so ein bisschen rumgedümpelt und habe im Zug noch ein bisschen gepennt. Und aber so eine Grundmatschigkeit, die ist jetzt echt noch da. Okay. Und was hast du so erlebt auf der Republika? Naja, das ist ja immer so ein Klassentreffen. Es gibt ja eine ganze Reihe von Leuten, die ich immer nur einmal im Jahr treffe, und zwar dort. Und deswegen ist mir das auch immer so wichtig, da hinzufahren. Und da steht dann wirklich so der Netzwerkgedanke im Vordergrund für mich. Also die haben zwar auch immer ganz tolle Talks und da waren wirklich ein paar sehr spannende Sachen dabei, die wirklich inspirierend immer sind. Fällt da jetzt spontan ein Vortrag ein von einer Muslima, die den Vortrag Emanzipation des Gutmenschentums gehalten hat, wo sie einfach eine Stunde erzählt hat, dass wir einfach mal wieder anfangen sollten, besser miteinander umzugehen. Passte natürlich sehr, sehr gut zum Motto der Veranstaltung dieses Jahr, Love Out Loud. Und davon gab es noch ein paar andere, die in die gleiche Richtung gingen. Es gab aber natürlich auch sehr, sehr technische Vorträge, wie man sich einen eigenen Feinstaubsensor für zu Hause baut oder was man mit offenen Daten alles machen kann. Die ein oder andere Podcast-Session war auch da. Das Spektrum ist so unfassbar breit, du kannst es eigentlich gar nicht alles erfassen. Also die haben über 1000 Vortragende dabei gehabt dieses Jahr. Es war jeden Tag von 10 bis, ich glaube, 20 Uhr Programm auf allen, warte mal, sie haben 9 Bühnen, 2 Workshop-Räume und noch 2 weitere Räume, die so ein bisschen loungig, vortragsmäßig irgendwie sind. Also da ist unfassbar viel los, plus die Freiflächen, plus die Aktionsräume. Also puh, da musst du erstmal hinterherkommen. Na, du hattest dir ja eigentlich einiges vorgenommen. Soviel ich weiß, wolltest du ja doch ein paar interessante Themen, Vorträge besuchen. Hast du alles geschafft oder wie sah es da aus? Ich habe sogar ein bisschen mehr geschafft als das. Echt? Also ich habe im Vergleich zum vergangenen Jahr habe ich relativ stark ausgedünnt und sehr, sehr genau geguckt, wo ich hin will. Ich war ja auch nur 2,5 Tage im Prinzip da, weil normalerweise reise ich immer einen Tag vorher an, um vorher schon mal einzuchecken und dann wirklich von Montag um 10 bei der Eröffnungssession bis zur Closing Ceremony dann auch wirklich da zu sein. Das hat jetzt nicht geklappt, weil wir am Sonntag gewählt haben in Schleswig-Holstein und deswegen habe ich da bis 23 Uhr gearbeitet und konnte erst am Montagmorgen losfahren und dementsprechend war ich dann halt erst nachmittags da, deutlich früher als ich erwartet hätte und habe dementsprechend da schon noch einige Vorträge mehr gesehen, als ich gedacht habe. Und dann hatte ich noch eine Verabredung, die kurzfristig ausgefallen ist wegen Krankheit. Da war dann auch noch ein bisschen Luft auf dem Gelände, wo ich dann auch noch mich in Vorträge reingesetzt habe. Und dann ist es halt auch immer so, dass sich manchmal der Titel und die Kurzbeschreibung eines Vortrags deutlich spannender lesen als das, was dann tatsächlich auf der Bühne stattfindet. Das weißt du halt vorher nie. Und dementsprechend bin ich dann da auch häufig rausgegangen und habe mir was anderes gesucht, was in dem Moment irgendwie spannender klang oder wo es vielleicht auch auf Twitter dann mehr Empfehlungen zu gab, wo Leute gesagt haben, boah, das ist so krass, der sagt so schlaue Sachen, die hat so eine coole Art zu reden oder irgendwas, dass ich dann dahin gegangen bin. Und insofern, wenn man dann jeden einzelnen Vortrag sich anguckt, wo ich dann zumindest mal kurz drin gesessen habe, dann war es sogar deutlich mehr als das, was ich mir vorgenommen hatte. Schön. Also das, was ich auf Twitter so mitbekommen habe, waren zwei Sachen. Einmal, also gefühlt 100 Bilder von der WDR-Maus, irgendwelche Selfies mit der WDR-Maus. Ja, habe ich auch gemacht, aber habe ich nicht getwittert. Hast du auch? Ja, klar. Und das zweite war, anstehen, anstehen, anstehen. gucken, dass man irgendwie reinkommt, dass man irgendwie einen Sitzplatz kriegt, dass man auf dem Boden sitzt. Also es muss wahnsinnig voll teilweise gewesen sein, also in den Räumen bei besonders interessanten Vorträgen. Ja, auf jeden Fall. Dass manche Vorträge waren halt in Räumen, die zu klein waren. Das ist so, die Räume sind da nicht alle gleich groß. Mhm. Und von daher kann es halt einfach passieren, dass das Programmteam den Beliebtheitsgrad eines Vortrags irgendwie falsch einschätzt. Dann zum Beispiel gab es eine Podcast-Session, die sehr, sehr toll gewesen sein soll. Die war aber auf einer der kleinsten Bühnen, die sie überhaupt hatten. Ah. Da sind dann ganz viele Leute nicht reingekommen. Der Innenminister Lothar de Maizière war, was ist der Lothar? Thomas. Wie komme ich auf Lothar? Na, also der Herr de Maizière. Der war da und war dann auch nicht auf der allergrößten Bühne, die sie haben. Ich nehme mal an, da wird das BKA gesagt haben, das ist uns hier in dem Raum zu unsicher. Lass uns mal lieber woanders hingehen, wo wir dann bessere Möglichkeiten haben, den im Zweifel in Sicherheit zu bringen, wenn was sein sollte. Schätze ich zumindest. Und da war es auch super voll. Also da hätten sie auch sagen können, wir machen parallel auf der großen Bühne nichts und übertragen den Talk dahin, damit die Leute sich das dann wenigstens angucken können. So saßen dann halt viele vor der Tür und da bilden sich dann halt so Warteschlangen, und wenn Leute rausgehen, dann darf halt woanders jemand rein. Und viele haben das dann wirklich im Livestream geguckt, auf dem Handy, im WLAN. Ja, toll. Jetzt bist du da und möchtest das eigentlich live sehen, und dann musst du trotzdem auf den Bildschirm starren. Ja, das ist in der Tat sehr schade, aber so ist es halt manchmal, ne? Also es gab auch Jahre, wo wirklich sehr, sehr hochwertige Vorträge von 30 Leuten besucht worden sind, wo irgendwie 1000 Sitzplätze waren. Da waren irgendwie NASA-Astronauten, die von ihrer Zeit auf der ISS erzählt haben. Und das, trotzdem haben alle draußen gesessen, weil das Wetter so gut war, und haben sich lieber unterhalten und haben Bier getrunken. Und das ist dann natürlich auch wieder sehr schade. Also du kannst es halt nicht wirklich einschätzen. Und andererseits glaube ich aber auch, dass sie vielleicht langsam an der Kapazitätsgrenze dran sind. Noch längst nicht mit allem, in allen Fällen. Aber ich fühlte mich dann doch schon sehr an die ursprüngliche Location hinterm Friedrichstadtpalast in Berlin. Da ist noch so ein Kulturzentrum, die Kalkscheune, da war das früher. Und da war es eigentlich die beiden Jahre, die ich da war, gang und gäbe, dass man irgendwo nicht reinkam, dass man schon auf der Treppe stehen musste, warten musste, weil das alles so voll war, dass die Security ein ganzes Stockwerk gesperrt hat, damit das eben nicht zu Problemen führt. Und jetzt ist es halt so, du kommst an einen Saal und da ist die Tür zu und da steht ein Klebezettel dran, ein Overcapacity, also überfüllt. Und dann gehst du halt woanders hin und da stellst dich in die Schlange und wartest, dass du vielleicht auch noch reinkommst. Also, aber das scheint tatsächlich jetzt so langsam sich dahin zu entwickeln, dass es ein bisschen zu viel wird. Ja, ich habe zum Beispiel davon gehört, dass man am besten einen Vortrag davor sich schon reinsetzt, um dann schon mal drin zu sein in dem Raum, damit man dann den Vortrag, den man wirklich unbedingt sehen möchte, auch im Raum verbringen kann. Also kommt wohl immer darauf an, wie du das dann anstellst, dass du da ein bisschen rumtrickst und ein bisschen vorher überlegst, was dir wichtig ist. Ja, genau, so haben wir es damals in der Kalkscheune auch zum Teil gemacht. Also ich erinnere mich, dass ich in einem Jahr, also in dem Jahr, wo sie das letzte Mal da waren, die letzten, ich glaube, 6 Stunden vor der Closing Ceremony, also vor der Abschlusszeremonie, in diesem Saal verbracht habe, damit ich da einen Sitzplatz habe. Ich habe da auch Vorträge gesehen, die ich total super fand, die mich auch dann im Nachhinein sehr interessiert haben, aber da wäre ich halt unter normalen Umständen nicht reingegangen. Apropos Sicherheit, wie sieht es da eigentlich so aus, wenn das so eine Riesenveranstaltung ist, eine Großveranstaltung mit der Sicherheit, mit gegen Anschläge und sonst was? Ist dir da irgendwas aufgefallen, dass da besonders Wert drauf gelegt worden ist, oder gar nicht so? Ja, also das ist alles in allem eine sehr puschelige Veranstaltung, wo die Macher, glaube ich, auch so ein bisschen drauf vertrauen, weil bei uns wird schon nichts passieren. Das ist ja ein alter Postbahnhof, das heißt, das Gelände ist umzäunt und per se schon ziemlich gut gesichert. Du kommst nur durch eine Zufahrt rein. Seit 2 Jahren stehen da, also dieses Jahr und seit dem vergangenen Jahr hat das angefangen, dass da dann auch wirklich Leute stehen, die nicht nur die Einlassbändchen kontrollieren, sondern dass die auch mal einen Blick in die Taschen werfen. Das aber eher lax. Also letztes Jahr hat jemand getwittert und die hatte irgendwie im Rucksack so kleine Pappkartons mit, ich glaube, Tassen oder irgendwas war da drin. Hat sie halt ein Bild von getwittert und dann den Dialog dazu geschrieben mit dem Security-Heini, der sagte, was ist denn da das Weiße da drin? Sagt sie, ist ja nur ein bisschen Semtex, also ein bisschen Sprengstoff. Und der muss gesagt haben, ach so, ja gut, dann. Und also das ist mehr so ein Feigenblatt. Okay. Ja, also ich fühle mich da aber auch nicht unsicher. Also da sind 8000 Leute, die da hinkommen, um ja letztlich sich und ihr Netztum zu feiern. Also das ist jetzt auch, also heute dieses Mal waren es halt dann so ein, zwei politisch brisante Geschichten, die da zwar stattgefunden haben, aber wenn du kein Bändchen hast, dann kommst du halt nicht rein. Oder du musst eben zur Tageskasse gehen und sagen, Entschuldigung, ich habe mein Bändchen verloren, hier ist mein Ausweis, dann gucken die nach, ob du wirklich drin bist, ob du ins System gehörst, ob der Ausweis auch zu dir gehört, und dann kriegst du halt ein neues. Aber so ohne weiteres schafft man das erstmal nicht. Gut, klar kannst du natürlich dann immer noch irgendwie mit dem Auto da reinrasen und irgendwie was weiß ich was, aber ja, Gott, das kannst du überall, das kannst du auch im Kaufhaus. Da steht auch keiner. Und was war jetzt das persönliche Highlight für dich? Tatsächlich die Leute, die ich getroffen habe. Mhm. Wir hatten ein sehr schönes Treffen mit einer ganzen Menge Leute aus der Podcast-Szene, wo wir, weiß ich, bestimmt so 20, 25 Nasen waren, die einfach, also ja, wir hatten uns da verabredet mit Leuten, die ohnehin auf der Republika waren, oder auch mit anderen Leuten, die dann abends, wenn die Veranstaltungen vorbei waren, durftest du halt auch so rein, da wurdest du nur, musstest dann nur mal die Tasche vorzeigen, brauchtest da kein Benzel mehr. Und dann haben wir auf der Sonnenterrasse gestanden, so lange, bis es halt dann zu kalt wurde, und danach sind wir noch irgendwie reingegangen und einige haben sich dann wieder verabschiedet, und es war einfach eine schöne, angenehme Runde und das hat einen Mordspaß gemacht, da auch mal neue Leute kennenzulernen und deren Projekte mal zu hören, was die so machen. Und was war denn mein Highlight? Tja, ich glaube wirklich insgesamt die Veranstaltung. Doch, die Atmosphäre da. Ich finde es zwar mitunter ein bisschen zu businesslastig, weil da doch auch eine ganze Menge Leute rumspringen, die aus irgendwelchen hippen Werbeagenturen kommen und die ganze Zeit irgendwie am Notebook hängen und irgendwelche Excel-Tabellen bearbeiten oder mit irgendwelche Business-Talks führen oder so. Ich habe dieses Jahr zum ersten Mal eine Visitenkarte von jemandem bekommen, der irgendwie sich mit mir vernetzen wollte. Und ich dachte, was soll das denn jetzt? Nee, aber also das ist schon irgendwie so etwas, das mir nicht ganz so gut gefällt. Aber insgesamt ist einfach die Atmosphäre da sehr nett. Die Leute sind ausgesucht höflich in den allermeisten Fällen. Und das hat für mich einfach sehr gut funktioniert. Ja, also ich würde es nicht direkt an einer einzelnen Veranstaltung festmachen, obwohl vielleicht doch an der Karaoke-Party den einen Abend. Die war auch verflucht gut. Echt? Ja, also ich habe das auch getwittert, also da ist dann, das ist halt einfach eine wahnsinnig bekloppte Veranstaltung. Da sind Leute, die auf der Bühne stehen und die, also die Songs abspielen und die Leute aufrufen, die sind schon super dämlich kostümiert. Dieses Mal hatten sie noch zwei Background-Tänzerinnen aus ihrem Freundeskreis mit dabei, die sich auch unglaublich unvorteilhaft bewusst angezogen haben. Also so ein hautengen Gymnastikanzug, den du halt sonst irgendwie, weißt du, in 80er Jahren Fitnessvideos von irgendwelchen Topmodels siehst, und das aber mit einer deutlichen Übergröße. Das sah also wirklich, die haben sich da wirklich zum Horst gemacht, und so waren aber auch alle, die auf die Bühne gegangen sind. Ich glaube, ich habe ein oder zwei Leute gesehen, die wirklich gut singen konnten. Viele haben einfach nur rumgegrölt, waren zwar nah am Text und nah an der Melodie, aber es ging halt hauptsächlich darum, Spaß zu haben und Quatsch zu machen. Und dann irgendwie zwei bärtige Typen, die du sonst irgendwie vielleicht nach Wacken verorten würdest, die stehen auf der Bühne und singen Summer Wine, so ein super romantisches Liebeslied. Das war einfach großartig. Das war wirklich, ja, das würde ich fast als ein Highlight bezeichnen, doch, ja. Da hätte vielleicht Bibi auch dazu gepasst. Um Himmels Willen. Obwohl, also ich habe kurz drüber nachgedacht, als ich dann sehr betrunken war, dass das vielleicht was für nächstes Jahr wäre. Es gibt ja von Bibis Song, wo ich sowieso ständig einen Ohrwurm von habe, verflucht nochmal. Also es gibt ja sonst die Aufforderung an mich, sowas auch zu produzieren. Das wird nicht passieren. Das kann ich schon mal sagen. Ich habe nämlich nicht so ein Paillettenkleid. Aber es gibt vor allem inzwischen auch ein Heavy-Metal-Cover von dem Ding. Okay. Und das zu performen auf der Republika, das könnte ich mir ungefähr vorstellen. Ich will noch nichts versprechen für nächstes Jahr. Es ist noch nichts gebucht. Das halten wir hier aber mal ja, fest. Ja, man wird ja sehr schnell auf irgendwelchen Quatsch festgenagelt. Aber das wäre so das Einzige, wo ich mir vorstellen könnte, vielleicht mal irgendwann. Aber eher nicht. Ja, und das Bibi-Lied, das lief natürlich durch die öffentlichen Lautsprecher rauf und runter auf der Republik. Nein, zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Ja, wieso hast du es denn dann als Ohrwurm? Ich habe ständig irgendwelche bescheuerten Ohrwürmer. Das ist einfach so ein, ich weiß nicht, was das ist, wo das herkommt. Ich werde morgens wach und habe einen Ohrwurm, was weiß ich, das kann eben Bibi sein, das kann irgendein Podcast-Intro sein. Das kann aber auch irgendwie eine Schlagermusik sein, irgendwas, das ich nie höre. Mhm. Und dann gab es ja auch so eine Situation am Montagabend, das war auch, oh Gott, ich möchte das fast gar nicht erzählen. Also ich war sehr hungrig und war aber noch in der Session und das war auch super interessant und ich wollte dann unbedingt noch irgendwie dahin und mir das angucken und habe dann gesagt, okay, jetzt gehst du los und holst dir einen Döner und du nimmst den nächsten, den du finden kannst. Habe dann gegoogelt und die waren alle irgendwie über einen Kilometer weg und habe gesagt, das kann eigentlich nicht sein. Wir sind in Berlin, hier musst du an jeder Ecke einen Döner geben und bin ja, also da neben der Station ist gleich so ein Park, da bin ich durchgegangen, also wirklich einmal quer rüber in die nächste Straße geradeaus und dann war ich in so einer Ecke, die wohl so ein bisschen, also nicht so einen guten Ruf hat. So Kurfürstenstraße, falls das irgendjemandem was sagt. Da standen auch ein paar sehr leicht bekleidete, sehr junge Mädchen am Straßenrand, die sehr freundlich gegrüßt haben im Vorbeigehen. Also das war alles sehr fishy, aber da gab es eben einen Döner. Und da habe ich mich reingesetzt und habe mir einen Dönerteller bestellt mit Pommes und saß also da drin und habe mich über meinen Döner gefreut. Und neben mir an dem anderen Tisch saßen zwei Typen, die waren unfassbar besoffen. Und der eine erzählte seinem Kumpel, dass er so viele Pornos geguckt hat, dass er jetzt nur noch auf Panda-Style-Videos kommen kann. Und ich, Idiot, gucke nach, was das wohl sein kann. So, und also im Urban Dictionary steht, Panda-Style bedeutet, dass man seinem Partner vor dem Geschlechtsverkehr erstmal zwei blaue Augen haut. Und ich habe gesagt, das kann es eigentlich nicht sein. Ich wäre aber froh gewesen, wenn es das wäre. Dann stellt sich nämlich raus, dass es noch eine andere Variante von Panda-Style gibt. Auf einem großen Pornoportal gibt es eine Kategorie Panda-Style und darin haben Menschen Sex in Panda-Kostümen. Und seitdem, das ist noch nicht das Schlimmste. Seitdem habe ich einen Ohrwurm von einer South Park-Episode, wo der sexuelle Belästigungspanda auftritt. Er wohnt im Wald, wo der Bambus steht. Er sagt euch, wie sexuelle Belästigung geht. Der sexuelle Belästigungspanda. Das habe ich den ganzen Abend gehört. Nur wegen denen. Und weil ich so neugierig bin. Kein Highlight, bevor du fragst. Das war kein Highlight. Das denke ich mir. Und bitte, jetzt googeln wir alle Pandas. Nein, macht es einfach nicht. Es ist Quatsch. Können wir mal kurz hier einen Cut machen? Mal kurz gucken. Bitte, tu dir keinen Zwang. Aber zum Ohrwurm könnte ich da auch noch was erzählen. Na, jetzt kommt's. Muss aber ein bisschen ausholen. Wir haben bei noch uns weiter, gerade, als ich jetzt gerade ausgeholt habe. Noch weiter. Ich muss jetzt die Zuhörer wieder ein bisschen erden und wieder auf den Boden der Tatsachen holen. Bei mir auf der Arbeitsstelle wird gerade die ganze Firma umgebaut, weil wir nämlich uns den neuen Brandschutzbedingungen unterwerfen müssen. Und da wird jetzt bei uns alles umgebaut. Und wenn ich von einem Büro zum anderen muss, dann muss ich einen ziemlichen Umweg laufen, weil der direkte Weg eben gerade versperrt ist. Und wir leiden sehr darunter und fühlen uns so ein bisschen wie Pac-Man, wenn wir da durch diese Gänge gehen und dauernd irgendwo abbiegen müssen und 360 Grad uns irgendwo rumschleichen müssen. Wada, wada, wada, wada, wada. Genau so. Ich laufe so teilweise im Kopf so, so laufe ich durch die Räume durch. Gut, und jetzt laufe ich so die Gänge lang und an einer Tür, wir müssen auch so durch sämtliche Türen dann durch, also bestimmt einmal durch den ganzen Raum, drei Türen, vier Türen, fünf Türen. Und da hat jemand von meinen Kollegen an eine Tür einen Zettel angebracht, live is live. Und dann unten zum Abreißen kannst du dir dann abreißen, streifen, wo drauf steht, da, da, la, la, la, la, la. Sehr, sehr großartig. Eine Strichellinie, wo steht, bitte mitnehmen und abreißen. Sensationell. Sowas, das finde ich total großartig. Ich hasse es inzwischen. Am Anfang habe ich mich kringlich gelacht, weil es total mein Humor ist. Aber ich habe jetzt den ganzen Tag, Life is life, na, laufe ich immer durchs ganze Gebäude. Herrlich. Ganz, ganz großartig. Also ihr könnt euch jetzt aussuchen, welches Lied ihr jetzt im Kopf habt und welches Gehirnjogging ihr gerade macht. Sehr schön. Kannst ja gleich noch irgendwie eins dazuhängen, irgendwie was weiß ich, Rick Astley, Never Gonna Give You Up oder sowas. Das ist auch gut. Zum Abreißen, was er alles nicht tun wird. Ja, da hätten wir schon Ideen, da kämen ja einige. Ja, natürlich, klar. Ich habe ja eher so dieses Manna. Oh Gott, nein. Jetzt wird es vor allem zu so einem Ohrwurm-Mix des Todes nachher alles zusammengerührt. Pass mal auf. Lass uns schnell über was anderes reden. Ja, über was denn? Weiß ich nicht. Ich war beim Camping endlich mal. Habe ich das erzählt? Ich habe erzählt, dass ich wollte, ne? Ja, genau. Ja, wir sind dann auch tatsächlich losgefahren am Ostersonntag. Gar nicht weit von uns, nur in die Gegend so kurz vor Stade, bei Trochtersen, also im alten Land. Das sind von uns aus, ich würde sagen, was sind wir denn gefahren? 2,5 Stunden so ungefähr. Und haben da einen Campingplatz gehabt, der uns von Freunden empfohlen worden war. Der auch eigentlich, der war wirklich in Ordnung. So ein paar Nachteile sieht man ja dann irgendwann doch immer. Also so die Sanitäranlagen waren alle top sauber und auch sehr neu. Aber es halt, geht halt schon damit los, wenn du den Duschkopf nicht abnehmen kannst. Wenn das nur so aus der Wand kommt, das Wasser. Und wenn es dann vor allen Dingen alle paar Sekunden ausgeht, das finde ich auch immer sehr lässig. Aber immerhin war es kostenlos und es war warm genug. Also man konnte sich da auch gut dran verbrühen, wenn man es falsch eingestellt hat. Und das Schlimmste war ja aber dann Bewegungsmelder auf dem Klo. Also ich kann ja den grundsätzlichen Wunsch nach Stromsparen nachvollziehen. Aber wenn du dann Bewegungsmelder auf dem Klo hast, dann ist es halt auch echt blöd, wenn du die Sensoren vom Bewegungsmelder im Vorraum anbringst. Das heißt, du kommst rein, dann geht das Licht an, das ist total super, und dann machst du halt das, was du so tun möchtest, und nach 2,5 Minuten geht das Licht wieder aus. Und dann kannst du fuchteln und hampeln, wie du willst, da ist halt kein Sensor, der dich entdeckt. Und da war ich dann froh, dass mein Handy halt das ein Teil meines Körpers ist, dass ich das immer dabei hatte. Ich habe dann halt die Taschenlampe angemacht und das auf die Ablage vom Klo gelegt, oben auf der, so ein kleiner Mauervorsprung. Und dann hatte ich auch noch eine schöne indirekte Beleuchtung. Es war sehr stimmungsvoll am Ende, aber geht natürlich auch anders. Und ich habe das auch vertwittert und Martin Rützler hat sich gemeldet. Der hat dann irgendwo, ich weiß nicht, wie der das immer macht, was der alles findet, fluoreszierendes Klopapier vorgeschlagen für den nächsten Besuch auf dem Platz. Ja, aber das geht, muss ja auch erst aufgeladen sein, oder? Das muss ja auch eine Weile im Licht sein, bevor es dann weiterleuchtet. Ja gut, aber dann stellst du es halt tagsüber eben nicht in den Schrank, sondern irgendwie auf die Anrichte vom Wohnwagen, damit es sich aufladen kann. Dann hast du abends dann, gut, das leuchtet dann halt auch die ganze Nacht. Das ist auch wieder nix. Also vielleicht wäre dann eher der fluoreszierende Klodeckel was. Ja, und der Türgriff auf jeden Fall. Ja, du musst ja irgendwie wieder rausfinden. Ja, das war das kleinste Problem. Da ging das nicht drum. Nee. So was Ähnliches haben wir letztes Jahr in der Ostseeküste auch gehabt, also in der Waschkabine. Wenn ich da abends Zähne geputzt habe, so nach einer Minute ist das Licht ausgegangen. Der Bewegungsmelder war zwar in der Kabine, aber der hat nicht richtig funktioniert. Und da habe ich dann auch einen heißen Tanz da hingelegt, bis das Ding wieder an war. Also das hat eine Weile gedauert. Und das geht mir ja so auf den Zeiger, sowas. Ey. Na, vor allen Dingen ist es halt total dumm, das so kurzer Zeit wieder anzumachen, weil dir da ständig die Lampen kaputt gehen. Weil ne, das ist halt so eine Lampe, die hat halt eine Lebensdauer von, was weiß ich, ich sag jetzt einfach mal 25.000 Mal aus- und einschalten. So, wenn du alle Minute die wieder ausschaltest und dann hampelt jemand rum und 10 Sekunden später geht sie wieder an, dann kommt da halt so eine Spannungsspitze in die Lampe, das ist halt nicht gut, das hält die nicht so lange aus und dann hast du am Ende mehr Kosten dadurch, weil du ständig die Lampen austauschen musst. Als dass du an Strom sparst. Zumal das sowieso Quatsch ist. Denn wenn du mal überlegst, was weiß ich, sagen wir mal, der Einfachheit halber, die Lampe hat 50 Watt, muss sie 20 Stunden brennen, um 1 Kilowatt zu verbrauchen. Und das, also bei uns, ich zahle für 1 Kilowatt, glaube ich, gerade 37 Cent. Das nach 20 Stunden. So, und dann kannst du dir halt überlegen, wie lange brauchst du die Lampe denn eigentlich? Lass sie eine Viertelstunde brennen, ist ja wurscht. Aber du hast halt dann nach ungefähr einer Woche oder nach 3 Tagen hast du halt wirklich das Äquivalent von 37 Cent verbraucht. Und dann kannst du halt dagegen rechnen, was kostet das jedes Mal, so eine Lampe auszutauschen. Und gerade bei den Leuchtstoffröhren, die du halt häufig hast, kommt da schon ein bisschen Geld zusammen. Also es ist halt wirklich auch noch unwirtschaftlich, das so zu machen. Und wenig komfortabel für die Gäste. Aber naja. Aber du hast was zu erzählen und hattest einen Spaß. Das ist das im Wesentlichen, genau. Und wir waren übrigens auch, das wollte ich dir auch noch erzählen, die hatten ein sehr schönes Campingplatz-Restaurant, das auch gute Portionen gemacht hat, sehr lecker, ordentliche Preise, das war wirklich gut. Und die hatten Käsespätzle. Kässpatzen. Ah ja. Kässpatzen, so heißen sie. Genau. Also das war jetzt natürlich, also dir hätten sich wahrscheinlich die Zehennägel gekräuselt, wenn du die gegessen hättest, aber ich fand's gut. Nein, also die waren halt erkennbar nicht selbst gemacht. Aha. Die hatten aber einen ordentlichen Käse und ich glaube auch 2 Sorten, so wie man das eigentlich machen soll. Aber dann oben drüber Röstzwiebeln geschüttet. Ja, gut. Kommt drauf an, wie man's mag. Ich mag es lieber die weichen, aber es gibt auch mit Röst, ja. Ja, okay, gut. Also ich kenn's eigentlich so im Original. Nur mit den angedünsteten so. Genau, richtig. Die mag ich auch lieber. Das macht nochmal so richtigen Saft rein. Das ist, Aber lecker waren sie, ohne Frage. Was heißt, die Spätzle waren nicht selbst gemacht? Also die Spätzle selber, die Knöpfle, die waren nicht selbst gemacht. Ja, das waren halt so fadenartige Nudeln, die aus der Packung kommen. So, also die gibt es ja so zu kaufen, so ein Convenience-Kram. Okay. Und was für ein Käse? Ein Hartkäse oder haben das die dann so Frischkäse oder sowas reingehauen? Keine Ahnung. Ist nämlich, das erlebe ich oft in Norddeutschland, dass die da so einen Frischkäse reinmachen, also so richtig wie eigentlich Käsesuppe, Käsesoße. Nee, es war schon hat schon sehr Faden gezogen, also ganz klar irgendwie, was weiß ich, lass da ein Gouda drin gewesen, keine Ahnung was und noch irgendeinen Würzigen dazu. Also das war so geschmacklich, war das absolut in Ordnung. Ein bisschen Salz und Pfeffer haben wir noch dran getan, aber der Rest war gut. Aber wie kommen die da drauf, da oben Kässpatzen zu? Das habe ich tatsächlich vergessen zu fragen. Das vielleicht war anders mal irgendwie Bayern oder so, die den betrieben haben oder so. Ja, keine Ahnung. Was ich aber es gefragt gab auch Bier aus Allgäu, habe ich gesehen. Genau, das war das, wo du getwittert hast, gell? Wollte ich gerade sagen, genau. Ich hatte mir in dem Campingladen, da wo die Rezeption ist, da haben sie halt auch so ein bisschen Lebensmittel und Gedöns. Und unter anderem kannst du da auch Bier kaufen. Und da gab es eben das Allgäuer Öko-Bier aus Sonthofen. Und da habe ich mir 2 Fläschchen mitgenommen, war auch jetzt nicht so wahnsinnig teuer und war richtig lecker. Also konnte man wirklich gut trinken über den Abend. Und ich habe dann wirklich auch mal gefragt, wie sie dazu kommen. Da sagt sie, das hat der Getränkelieferant, hat das mal dabei gehabt, so zum Testen. Und sie haben dann mal, haben das dann mal ausprobiert, einen Kasten mal hingestellt und das sagt, sie ging weg wie verrückt. Die Leute stehen drauf und mögen es. Und dann haben sie dann jetzt das immer im Sortiment. So. Sonthofen. Hirschbrauerei dann. Ja, genau. Ah ja, okay. Aber das Wetter war halt ganz furchtbar. Ja, du kannst ja nicht alles haben. Also Kässpatzen aus dem Süden und Bier aus dem Süden, aber das Wetter, das lässt du bitte mal hier. Das war dann aus dem Norden, genau. Also es war kalt und regnerisch und windig und das wäre alles kein Problem gewesen. Das hatten wir auch alles einkalkuliert. Wir haben auch gesagt, wir wollen nicht viel machen, außer uns zusammenkuscheln und irgendwie, was weiß ich, einfach Zeit füreinander haben, weil das bei uns gerade einfach beruflich ein bisschen untergegangen ist in letzter Zeit. Und insofern war das alles in Ordnung. Das Problem war nur, dass uns in der Nacht von Ostermontag auf Dienstag die Heizung ausgefallen ist. Die ging nicht mehr an. Das ist auch noch nicht ganz geklärt, weil jetzt natürlich der Wohnwagen im Winter, also in der Halle steht und vor meiner nächsten Tour, da werde ich einen Termin machen. Hier in Husum gibt es 2 Stellen, wo man hinfahren kann, um die reparieren zu lassen und wahrscheinlich ist es sogar ganz einfach. Ich habe nämlich dann im Netz gefunden, die Truma-Spinne. Truma ist ja so der Marktführer an Campingheizungen und da gibt es wohl die Angewohnheit von Spinnentieren, sich in der Brennkammer niederzulassen und es sich da gemütlich zu machen. Und dann ist es wohl so, dass die so viel Platz aufbrauchen, dass da kein Gas, also ist dieses Gasgemisch nicht mehr so hundertprozentig stimmt, wie das die Flamme bräuchte, um zu zünden. Und dann geht die Heizung nicht mehr an. Verulgst du mich gerade? Nee. Das soll es echt geben? Das ist eine Truma-Spinnerei, aber das ist doch keine Truma. Echt jetzt? Ohne Scheiß? Also ich habe es in mehreren Foren gelesen, unabhängig voneinander, Leute, die genauso reagiert haben wie du und die dann nachher gesagt haben, ja verrückt, ich war mit einem Pfeifenreiniger, kannst du da wohl irgendwie von unten ran? Und tatsächlich, da war eine Spinne drin und bei dem einen war es wohl so, die hat sich da so ein tolles Nest gebaut, das kriegte er selber gar nicht raus, da musste dann wirklich die Brennkammer ausgetauscht werden, weil die richtig Beton angerührt hat da drin. Das hört sich an wie eine Fake-Geschichte. Ja, ja, richtig. Aber das ist scheint belegt zu sein. Ich bin gespannt, was der Werkstatt-Heini sagt. Okay. Alternativ könnte ich mir auch vorstellen, dass der Piezo-Quarz von der Zündung, das ist ja ein ziemlich alter Wohnwagen, den wir haben, dass der einfach abgenutzt ist und vielleicht keinen Funken mehr macht, weiß ich nicht. Da muss man sowieso schon immer häufiger draufdrücken, bis der einmal zündet. Vielleicht liegt es auch an dem Ding. Aber das wird mir der Werkstatt-Heini dann erzählen. Ja. Weil du gerade solche interessanten Storys erzählst. Vor ein paar Wochen kam ein Kollege in die Arbeit und wir haben uns so ein bisschen unterhalten und da hat er gesagt, ja, dass eine Bekannte von ihr, jetzt geht's los, pass auf, eine Bekannte von ihr in München. Sie hat einen Schwager? Nein, sie selber war's. Die war in München in einem Restaurant von einem Sternekoch und zwar von einem Fernsehkoch, von einem berühmten. Ich nenne jetzt keinen Namen. Und dort hätten sie gegessen und als sie das Restaurant verlassen haben, haben sie einen Zettel in die Hand gedrückt gekriegt, dass sie doch das Restaurant nicht wieder aufsuchen sollen. Sie seien nicht erwünscht in dem Restaurant. Und als sie dann gefragt haben, warum, da hat man ihnen gesagt, sie würden nicht in das Restaurant passen, weil die Dame bei ihrem Mann mit ihrer Gabel auf den Teller gelangt hat, um zu kosten, was er da hat. Und das sei nicht dem Restaurant angemessen. So, das hat mir mein Kollege erzählt von einer Frau, also von einer Bekannten, die das angeblich erlebt hat. Und da dieser Koch sehr, sehr bekannt ist und ich mir das nicht vorstellen kann, weil wenn das erstmal publik wird und in irgendwelchen Verbraucherforen breitgetreten wird, dann kann der seinen Laden zumachen, dachte ich mir. Und da habe ich zu meinem Kollegen gesagt, du sei mir nicht böse, aber ich glaube dir das nicht. Das kann nicht sein. Hab Google angeschmissen, hab nachgeguckt und was war's? Ein Fake. Na toll. Diese Geschichte geht seit mehreren Jahren anscheinend durchs ganze Netz und immer wieder wird dieser Fernsehkoch da eben so gemobbt, dass er das angeblich macht. Und er selber hat gesagt, er hat das noch nie gemacht. Wenn er das machen würde, könnte er schon längst geschlossen haben, weil das würde gar nicht gehen. Überhaupt nicht. Sowas würde er nie machen. Ja, also ich war ja selbst gerade ein bisschen empört. Also genau. Konnte mir vorstellen, worum es ging. Aber ja klar, solche Legenden, die gibt es ja immer wieder mal. Also ich erinnere mich, als ich noch in der Schule war, da gab es mal die Legende, dass in der Soße von einem Döner im Nachbarort das Sperma von mehreren verschiedenen Männern, von drei verschiedenen Männern gefunden worden sein soll. Und das hielt sich auch über Jahre. Und das kam dann immer mal wieder über zig Ecken zu mir zurück, wo also auch schon längst klar war, das stimmt überhaupt gar nicht. Aber zugemacht hat er trotzdem, weil er konnte da halt nicht gegen an. Nicht gegen ankämpfen. Ja. War alles in Ordnung, das hat er auch alles dokumentiert, das war sogar in der Zeitung nachher. Unhaltbare Vorwürfe gegen Gastronomen oder irgend sowas war dann die Überschrift. Das kam dann nicht wieder raus aus der Nummer, das hielt sich halt so. Ist wie die Katzen und die Ratten beim Chinesen. Genau, richtig. Also als ich ein Kind war, was wir da immer gehört haben, dass es beim Chinesen irgendwelche Ratten auf dem Teller gäbe und man wüsste da gar nicht, was dahinter steckt und Katzen und Zeug und wieder seine Katze verschwunden und das hat man bei uns damals viel erzählt über Chinesen. Ja, das kenne ich auch. Also als in dem Dorf, in dem meine Eltern leben, als da ein China-Restaurant aufgemacht hat, war das auch das hat ein halbes Jahr gedauert, bis es bei mir ankam. Und wo ich dann auch gesagt habe, sag mal, also zu jemandem, der mir das sagte, das kann ja nicht sein. Das wird ja, die werden ja auch geprüft und natürlich ist das Schwein und Huhn und sowas. Mhm. Und habe das also versucht, einigermaßen sachlich zu machen. Natürlich kommt da ja auch das Gesundheitsamt vorbei, die kriegen sowas ja mit. Und dann war also wirklich so dieses, dass die Antwort war, naja, aber die Katzen sind ja verschwunden da um die Gegend. Und das ist halt, ja gut, natürlich verschwinden auch mal Katzen, aber doch nicht wegen, weil da ein China-Restaurant aufmacht. Also, ganz im Ernst. Aber man muss sich mal vorstellen, was da für Existenzen zugrunde gehen können, wenn solche Gerüchte auftauchen und gerade in der heutigen Zeit mit den ganzen Social Media. Also das war noch lange vorher, das hat trotzdem gereicht. Ne? Hat auch gereicht. Ja, ja. Und da reden wir jetzt davon, dass wir angeblich im postfaktischen Zeitalter leben. Also das war früher auch schon so, dass Fakten Meinungen sind und ja, gut. Eigentlich waren wir ja beim Camping. Ja. Tatsächlich waren wir eigentlich schon damit fertig. Also wir haben dieses Heizungsproblem, wie gesagt, insofern gelöst, dass wir uns einen Elektrolüfter gekauft haben. Und mit dem sind wir dann sehr gut zurechtgekommen, weil der dann auch eben so bei einer bestimmten Temperatur immer abschaltet, so wie man das haben möchte. Der einzige Nachteil an dem Ding ist, Also der hat auch so einen Sicherheitsschalter im Boden, also wenn der kippt, dann geht er sofort aus und das ist alles ganz prima. Der hat auch so einen Drehmechanismus. Und was ich überhaupt nicht verstehe an diesem Ding, dieser Drehmechanismus hängt nicht mit dem Gebläse zusammen. Das heißt, wenn das Gebläse ausgeht, dreht sich das Ding weiter und macht dabei so tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Und das nervt natürlich wie die Sau. Und sagen wir das, gut, das kann man ja dann, wenn man das weiß, dann stellt man den halt so hin, dass er sich nicht drehen muss. Das ist ja auch kein Problem. Aber so für die erste Nacht haben wir halt gesagt, so, das ist ja super, wenn der sich dreht, dann kann er das hier die ganze Zeit machen. Und der wird ja wohl ausgehen. Und das Ende vom Lied war, dass ich dann gerade eine halbe Stunde im Bett lag oder 20 Minuten und gerade mich einigermaßen wohlfühlte und kurz vorm Einschlafen war, als dann so der Ellbogen von der Seite kam, kannst du das Ding mal ausmachen, das nervt. Ja, mich nervt es aber auch, also ich wäre sowieso dann aufgestanden. Aber ich nehme an, ihr hattet eine Strompauschale auf dem Campingplatz, ja, sonst hättest du die nicht angemacht. Ja, doch, also das war so kalt. Wir waren bei -2 Grad in der einen Nacht. Ja, okay, also ja, den hätte ich, da hätte ich drauf, da hätte ich einen feuchten Kehricht drum gegeben, ob da der Strom inklusive ist. Nee, aber da war ich trotzdem, insgesamt war ich sehr froh, dass wir da eine Pauschale bezahlt haben. Ja, das macht es natürlich einfacher. Wo wir gerade beim Geld sind. Oha. Geld kann man ja immer gebrauchen. Das stimmt. Und an Ostern gab es in Konstanz ganz, ganz viele Glückliche, die mit Geldscheinen beschenkt worden sind. Was? Da ist nämlich einer durch Konstanz gelaufen am Bodensee und hat 20- und 50-Euro-Scheine unter die Scheibenwischer von Autos gekriegt. Ja, und auf den Scheinen hat er dann auch immer noch ein Hashtag, also ein Wort mit einem Hashtag davor draufgeschrieben. Und die Polizei hat die ganzen Scheine erstmal eingesammelt, um das zu prüfen, weil es könnte ja aus irgendeinem Raub oder irgendeiner anderen Straftat entstammen. Aha. Deswegen haben sie es erstmal eingesammelt, haben aber die Autonummern der Autos notiert, weil wenn das Ganze rechtens ist und das wirklich einer war, der es einfach nur gut meint und Geld zu verschenken hat, dann kriegen die Autofahrer natürlich das Geld zurück. Das sei anscheinend nichts Seltenes. Also sie haben dann sich mit einem Mann unterhalten, der so ein bisschen, ja, ich glaube, war es ein Psychologe oder so, der hat das auch schon öfters mal beobachtet. Zum Beispiel gab es im Rheinland-Pfalz jemanden, der Leute auf offener Straße mit Geld beschenkt hat und auch Geldscheine in irgendwelche Hecken gesteckt hat, die dann die Passanten finden konnten. Und das Gleiche soll es dann nochmal irgendwo gegeben haben, wo ein Mann in einen Supermarkt gegangen ist und dort auch, was hat er gemacht? Er hat, glaube ich, kleine Kuverts mit Geld darin versteckt zwischen der Auslage. Und die Leute, die dort eingekauft haben, haben dann eben die Kuverts gefunden, geöffnet und dann waren da eben auch Geldscheine drin. Und da sei anscheinend durchaus üblich, dass Leute, die einfach etwas verschenken wollen und Freude bereiten wollen, das auf diesem Wege tun. Also mir ist das leider noch nicht passiert, dass ich das irgendwo gesehen hätte. Ich höre das auch zum ersten Mal. Das ist ja aber, also ich finde so von der Idee her finde ich es total großartig. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass da vielleicht dann irgendwo jemand mit einer versteckten Kamera sozusagen in Position war, um die Reaktion der Leute zu filmen. Und dass der dann möglicherweise ein bisschen enttäuscht gewesen ist, als dann die Polizisten das eingesammelt haben. Also der Psychologe meinte eher nicht, dass der sich einfach heimlich freut. Wobei er dann vermutlich das sich auch irgendwann mal ändert. Also wenn er das mehrmals macht und genug Geld übrig hat und das immer wieder mal verteilt. Und dass er dann irgendwann in die Situation kommt, dass er sagt, dass ihm das nicht mehr reicht, sondern dass er sich eben auch an den offensichtlichen Freuden erfreuen möchte. Also er möchte nicht mehr so einen Hintergedanken haben, da sind jetzt irgendwo Leute gewesen, die haben sich darüber gefreut, sondern irgendwann wird dann mal der Punkt kommen, wo er eben auch Dankbarkeit empfinden möchte und eben dann das Schenken umstellen wird. So stand es hier. Dass er halt dann Leute direkt anspricht auf der Straße zum Beispiel. Genau, ja, richtig. Wobei ich nicht wüsste, was ich täte, wenn mich jetzt einer anspricht und sagt, ich möchte Ihnen eine Freude machen, hier haben Sie 50 Euro oder so. Wüsste ich jetzt nicht, was ich täte. Ich würde wahrscheinlich erstmal die 50 Euro in irgendeinem Supermarkt an der Kasse prüfen lassen, ob der echt ist. Ja, wahrscheinlich. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich machen würde in so einer Situation. Aber umgekehrt, wenn ich jetzt genug Geld übrig hätte, würde ich jetzt auch nicht auf offene Straße gehen und das verteilen. Also wenn ich jetzt einen Lottogewinn hätte von, wie viel haben wir im Euro-Jackpot? 63 Millionen oder so? 33 Millionen. Ach so, nur. Was, ja. Oh ja, das ist ja ein bisschen wenig, oder? Ja das lohnt sich nicht, das zu verschenken. Genau. Da würde ich das vielleicht auch anders machen, aber ja. In die freudigen Gesichter der Passanten zu gucken, ist vielleicht auch ganz interessant. Ich weiß es nicht. Ja, verrückt. Aber so, ja, also so, also mir ist der Gedanke zumindest nicht ganz fremd. Ich fand das, also ich finde das nicht unsympathisch, das so zu machen. Aber ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie ich darauf reagieren würde. Ja, würdest du es überprüfen lassen oder würdest du es einfach einstecken oder würdest du denken, das ist ein Fake und wegschmeißen oder was würdest du machen? Das ist eben die Frage, das weiß ich halt nicht. Also ich glaube, also annehmen würde ich schon und was ich dann danach täte, das ist mir so aus dem FF gerade nicht klar. Ich weiß nicht, vielleicht würde ich wirklich irgendwie zu einer Bank gehen und sagen, so, wenn hier gerade, das hat mir gerade jemand in die Hand gedrückt, was ist denn das? Ist das ein echter Schein? Das wäre vielleicht wirklich so der erste Schritt. Eben, genau. Aber ja. Also zur Polizei würde ich deswegen wegen 50 Euro wahrscheinlich nicht gehen, aber ich würde ihn auf jeden Fall erstmal überprüfen lassen, nicht, dass ich mich da schuldig mache, weil ich Falschgeld verteile. Ja, genau, das ist, glaube ich, das, also wir haben, also die Älteren erinnern sich vielleicht noch an diesen Merkspruch da auf den alten Geldschein, auf den D-Mark-Schein, wer Geldscheine nachmacht oder verfälscht oder nachgemacht oder verfälscht, sich verschafft und in Verkehr bringt, wird mit einer Freiheitsstrafe nicht unter 10 Jahren bestraft. Damals noch. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist. Ich weiß es nur auswendig, weil ich viel TKKG höre, wo das immer wieder zitiert wird. Ich habe gedacht, du hast beim Drucken, beim Nachdrucken immer drauf geguckt und meinst es deswegen. Die Scheine liefen da so bei deinem Drucker durch und du hast das mitgelesen. Ja, muss ja auch alles in allen Details stimmen. Nee, aber vielleicht würde ich sogar dann so weit gehen zu sagen, schön, dass ich jetzt diese 50 Euro habe und die erstmal wirklich auch den physischen Schein erstmal zur Seite legen, und um abzuwarten, ob da irgendwie was in den Medien auftaucht von Seiten der Polizei, dass das irgendwie einem Verbrechen zugeordnet wurde, dass ich dann zumindest dann noch in der Lage wäre, so was weiß ich, 2-3 Wochen später zu sagen, guck mal hier, ich habe so einen Schein, den hat mir jemand in die Hand gedrückt. Ich würde den, glaube ich, nicht sofort ausgeben. Mhm. Muss man sich natürlich auch leisten können. Ne? Also ich meine, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, von Hartz IV lebst oder so und sowieso die Kohle sehr knapp hast, dann freust du dich vielleicht über den Schein und guckst, dass der möglichst schnell in den Wirtschaftskreislauf kommt. Ja, ich wüsste auch nicht, was ich mache. Keine Ahnung. Tja. Ja, die Polizei in Dortmund weiß auch nicht, was sie mit dem Geld tun soll. Auslöser ist ein Dauerauftrag für ein Knöllchen. Was? Ja, das Ganze ging nämlich mit einem Strafzettel los. Da hat die Polizei im Januar 2016 einen polnischen Autofahrer angehalten, weil der nämlich ohne Anschnallgurt unterwegs war. Und dafür hat er dann ein Knöllchen bekommen und musste 30 Euro bezahlen. Und der gute Mann hat das wohl überwiesen und hat anstelle der Überweisung aus Versehen einen Dauerauftrag ausgefüllt. Ist denn gesichert, dass das ein Versehen war oder wollte der sich eine Flatrate schießen? Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass er sagt, hey, 30 Euro für unangeschnallt fahren, dann richte ich einen Dauerauftrag ein und kann dann ja belegen, seit wann ich das bezahle und wenn sie mich dann anhalten, habe ich fürs nächste Mal, ist die Rechnung schon bezahlt. Nee, ich glaube, dann irgendwann wird er doch auch anders bestraft, oder? Wenn er nicht einsichtig ist. Ja, wahrscheinlich, keine Ahnung. Aber vielleicht ist das in Polen anders, ich weiß es nicht. Jedenfalls ist der gute Mann jetzt schon bereits verzogen und sie können nicht mehr herausfinden, wer es war und wo dieser Mann angeblich ist. Und deswegen läuft dieser Dauerauftrag momentan noch weiter, so lange, bis die Polizei herausgefunden hat, wie sie das Ganze abstellen können. Und da stelle ich mir die Frage, wieso kann die Polizei nicht sich an die Bank wenden? Und sagen, hört mal zu, da stimmt was nicht, stellt das mal ab, beziehungsweise kontaktiert mal den Eigentümer des Bankkontos und sagt ihm, dass das falsch ist, was da gerade abläuft. Ich wollte gerade sagen, da kommt ja, ich weiß nicht, kommt denn da wirklich die Bankverbindung auch immer mit? Beim Dauerauftrag? Ich denke doch schon, oder? Ich weiß es nicht, ich kriege so wenig Daueraufträge, mir überweisen sowieso viel zu wenig Menschen Geld. Aber da hast du doch irgendwie so eine Transaktionsnummer oder irgend sowas und die ist doch, glaube ich, immer gleich. Ich gucke gerade mal nach. Ja. So, wollen wir mal gucken. Die letzte Überweisungsgutschrift, die ich hier habe, da steht eine Kontonummer dabei und eine Bankverbindung. Also damit könnte man wirklich zu einer Bank gehen und sagen, guck mal hier, genau. Der Inhaber dieses Kontos, den müsst ihr mal irgendwie versuchen dran zu kriegen. Ja, doch, das müsste gehen. Das müsste doch möglich sein. Und hier steht aber jetzt auf Deutsch und Polnisch, bittet die Polizei daher nun im Internet um Hinweise zu den beiden Männern. Auch noch zwei. Das waren zwei, die da im Auto gesessen haben, offensichtlich, ja. Aber das wird ja bloß von einem Konto abgebucht worden sein, denke ich, auf dem Fahrer. So lange wird das Geld aufgehoben und wird dann zurücküberwiesen, wenn man weiß, wieder. Das ist doch Quatsch, Mensch. Du hast doch das Konto, dann kannst du es ja, doch zurücküberweisen. Ja, natürlich, kannst du sofort zurücküberweisen. Aber wahrscheinlich ist dann der Verwaltungsaufwand zu groß. Ich könnte mir vorstellen, dass die dafür einfach keinen Vorgang haben, behördenintern. Weißt du, dass sie sich da erstmal Gedanken machen müssen, wie ist denn da jetzt das korrekte Verfahren, dass wir das auch rechtlich einwandfrei, die sind halt möglicherweise drauf, also nur so, dass sie halt von dem Konto irgendwie nichts zurücküberweisen können, weil es einfach bei denen nicht so angelegt ist. Verstehst du, wie ich meine? Ja, ja, schon klar. Ja. Also vielleicht ist auch einfach bewusst, also in dieser Polizeibehörde niemand, der so einen Zugriff auf das Konto hat. Gut, also in Schleswig-Holstein weiß ich, ist es so, dass Strafzettel an die Landeskasse überwiesen werden, direkt beim Finanzministerium. Weiß nicht, wie machen sie das denn wohl in Nordrhein-Westfalen? Das müsste doch, das kann doch nicht wahr sein, dass das nicht geht. Also, das wäre ein Skandal. Also ich kann mir das auch nicht vorstellen. Das muss doch irgendwie abzustellen sein über die Bank oder herauszufinden sein, wem gehört das Konto. Es wird ja auch kein anonymes Nummerkonto sein oder sonst irgendwas. Das ist doch, da stimmt doch irgendwas nicht. Ja, also das über die Kontonummer den Namen rauskriegen, einfach so mit einem Anruf ist, glaube ich, schwierig. Das sicherlich nicht. Da werden sie sicherlich irgendeine Erlaubnis einholen müssen. Ja, aber also das, vielleicht ist das eben auch so ein Hindernis, dass man halt dann, dass die auch kein Mittel haben, sozusagen die Bank zu kontaktieren. Aber es ist doch, also ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, beim besten Willen nicht. Hast du irgendwie aufs Datum geguckt? Ist das noch vom 1.4. übrig geblieben? Nein. Hätte ja sein können. Wieder so eine Fake-Story. Ja, irgend sowas. Nee, nein, nicht. Ja, ich weiß nicht, wie sich das alles da zusammensetzt. Ja, inzwischen haben sie 420 Euro angesammelt. Ja. Also die könnte man jetzt auch auf offener Straße verteilen. Würde ja auch kein Polizist machen. Vielleicht spart der Typ aber auch einfach nur. Keine Ahnung, sein eigenes Konto ist irgendwie stillgelegt. Ja, dann würde es ja keine Überweisung geben. Vielleicht, ja doch, das kann aber sein, dass er Geld in Sicherheit bringen muss. Was weiß ich, vor seiner Frau oder vor seinem Schwager. Ja, oder irgendwelche Steuersparnisse oder ins Ausland transferieren, ja. Irgend sowas. Wie kriegt er das Geld nach Deutschland, weil er sich da ein Auto kaufen möchte oder? Ach, keine Ahnung. Man weiß es nicht. Wir kommen nicht drauf. Nee. Wir können das Problem nicht lösen. Ein unlösbares Problem könnte möglicherweise auch das Ergebnis der Landtagswahl in Schleswig-Holstein sein. Am 8. Mai. Und da deutet sich zumindest ein Regierungswechsel an. Zuletzt waren wir SPD regiert und jetzt ist also die CDU zumindest die stärkste Kraft im Landtag geworden. Deutlich. Hättest du das gedacht? Nee, wir haben im Büro eine interne Wette laufen gehabt, wer die Wahl gewinnt. Und ich habe tatsächlich nicht dran geglaubt, dass die CDU das Rennen macht, weil die haben halt A, nicht den Ministerpräsidentenbonus. Und B, hat der Kandidat der CDU auch sehr schlechte Bekanntheitswerte in allen Umfragen immer gehabt. Also ganz viele Leute kannten den einfach gar nicht. Und die haben entweder, also ich glaube, es ist eine Kombination aus ganz vielen Sachen. Ich glaube, dass sich der Ministerpräsident einfach zu sehr auf seiner Bekanntheit ausgeruht hat und auf der Tatsache, dass ganz viele Leute mit seiner Arbeit zufrieden waren. Und dass der andere, der Daniel Günther von der CDU, möglicherweise einfach nochmal sehr, sehr stark aufgedreht hat, im Wahlkampf präsenter war und näher an den Leuten war, als es dann eben Thorsten Albig war. Keine Ahnung. Mhm. Und jetzt schießen natürlich die Spekulationen ins Kraut, dass er sich irgendwie im Wahlkampf falsch verhalten hat. Der hat wohl irgendwie der Bunden noch ein Interview gegeben, wo er so ein sehr krudes Frauenbild vertreten hat und so. Und vielleicht hat ihn das auch das ein oder andere Prozentchen gekostet. Aber man wird es wahrscheinlich nie ganz genau erfahren, woran das liegt. Mhm. Also ich habe nur die Überschrift gelesen, vom Schulz-Effekt zum Schulz-Defekt. Ja, das ist so eine gängige Interpretation, auch hier von unseren Schwarzen. Also die CDU sagte auch, Freunde, da habt ihr euch mit eurem Schulz-Effekt, den haben wir gebremst, den Schulz-Zug. Mhm. Das ist so eine gängige Formulierung, die da benutzt wird. Aber ja, weiß ich nicht. Also andererseits berichten auch die Wahlkämpfer der SPD, dass es den Schulz-Effekt durchaus gab im Wahlkampf. Mhm. So, und die haben auch alle gesagt, so, dass niemand eine Wechselstimmung wahrgenommen hat im Land. Das kam tatsächlich auch in den Umfragen, hat man das auch erst ein paar Wochen vor der Wahl gesehen. Alles sehr spannend. Und jetzt geht es natürlich darum, da den neuen Landtag draus zu bauen. Ich glaube, Anfang Juni ist die konstituierende Sitzung und bis dahin sollte dann also auch feststehen, wer mit wem koalieren möchte. Und das finde ich persönlich jetzt gerade so ein bisschen nervig. Also es gibt da so dann immer die Zahlenspiele, was ist möglich, was kann man machen, was sollte man machen und, und. Also das Einfachste wäre natürlich eine große Koalition. Das ist schon mal krachend in die Brüche gegangen. Und dann stehen da noch eine Jamaika-Koalition, also CDU, FDP und Grüne oder eine Ampel mit SPD, FDP und Grünen. Und das finde ich im Augenblick so ein bisschen schwierig, dass die einen halt sagen, so wir sind die stärkste Kraft im Landtag, wir haben den Regierungsauftrag vom Wähler bekommen und die anderen sagen, hey, wollen wir doch mit denen, wer hier am Ende eine Mehrheit hat. Und ja, man könnte auch einfach sagen, ja, wir haben verkackt und jetzt bildet bitte eine Regierung, guckt doch, wo er bleibt. Und dann gehen wir halt in die Opposition. Das klingt alles so ein bisschen, weißt du, wie damals Schröder in der Elefantenrunde saß, als er gegen Angela Merkel verloren hat und rotzbesoffen sagte, wollen wir doch mal sehen, wer hier den nächsten Kanzler stellt. Ich gehe nicht weg. Hat ja auch nicht so richtig gut funktioniert, wie wir wissen. Ja. Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass die AfD nicht reinkommt. Das sah zuletzt, hatte das immer so ein bisschen danach ausgesehen, dass die dann immer so um die 5% rumgedümpelt sind in den Umfragen. Und das wäre natürlich ein Träumchen gewesen, ne? Wenn dann also irgendwie am Ende 4,8 gestanden hätte, aber es waren jetzt 5,9. Das wäre auch ein Zeichen gewesen. Ja, eben. Ja. Ich wäre so stolz gewesen auf Schleswig-Holstein. Ich hatte mir schon überlegt, wenn es dazu kommt, würde ich noch am Montag auf der Fahrt zur Republika eine Podcast-Sonderfolge rausbringen, in der ich nichts anderes tue, als die Schleswig-Holstein-Hymne zu singen oder irgend sowas. aber es ist leider nicht dazu gekommen. Ja, schade. Ja. Ja, spannend. Da gucken wir jetzt natürlich ganz genau hin. Genau, aber das haben Sie jetzt eben auch schon gesagt, dass die Koalitionsverhandlungen vor der Wahl in NRW, die jetzt also wir nehmen am 11. auf, am Sonntag, den 13. wird in Nordrhein-Westfalen gewählt. Und ist aber unpraktisch. Ja. Am Muttertag. Ja. Ja. Oder gerade praktisch. Oder geht man dann praktisch eher zum Wählen, wenn man sowieso mit der Mutter gerade unterwegs ist, ins nächste Restaurant und geht vorher noch ins Wahllokal? Oder geht man dann eher nicht, weil man keine Zeit dafür hat? Das haben eben auch ganz viele in Schleswig-Holstein gesagt, denn bei uns ist an dem Sonntag wurden auch sehr viele konfirmiert. Das heißt, also da waren sowieso dann viele große Familienfeste und das habe ich mir sagen lassen von vielen Verwaltungen, dass sie einfach ganz viele Leute hatten, die schon vorher gewählt haben, die dann einfach per Briefwahl abgestimmt haben oder auch wirklich dann im Rathaus direkt ihr Kreuzchen gemacht haben. Das kannst du ja auch machen. Sagten die, hätte also deutlich zugenommen und die haben jetzt also interpretiert, dass das vielleicht an diesem Konfirmationswochenende lag. Ah ja, stimmt. Briefwahlen kann man jetzt ohne Angabe von Grund machen. Früher war das ja, glaube ich, so, dass man wirklich einen speziellen Grund haben musste, wenn man wirklich krank war oder sonst irgendwas, dann durfte man ja das, glaube ich, sollte man das nur machen. Aber wenn du wissen kannst, ist es ja ganz gang und gäbe, dass man Briefwahl macht. Ja, genau. Ich habe das auch häufig und gern gemacht, weil ich mir einfach weil ich dann gesagt habe, dann kann ich dann den Tag liegen bleiben oder ich kann es dann auch durchaus vergessen, dass da gewählt wird. Jetzt inzwischen, wo ich dann an solchen Tagen lange arbeiten muss, da vergesse ich das natürlich nicht mehr. Und das war an für sich so ganz so vom Tagesablauf ganz schön. Also meine Frau hat den Konfirmanden-Vorstellungsgottesdienst gemacht, weil die also die eine Gruppe schon konfirmiert haben und die nächste, die sind dann jetzt am Sonntag dran. Da waren wir dann vormittags noch und haben da waren dann noch erst in der Kirche und als dann alles fertig war, sind wir übers Wahllokal direkt in ein Restaurant in der Nähe gegangen und haben da noch zu Mittag gegessen gemeinsam. Und das war ein richtig guter Tag. Ich glaube, das werden wir jetzt etablieren, dass wir es immer so machen. Die Wahlbeteiligung war, glaube ich, auch gar nicht so schlecht, gell? Ich meine irgendwie da habe ich jetzt überhaupt gar nicht geguckt. Ich glaube 65%, also schlechter als 2000, also besser als bei der letzten Wahl und aber besser als bei der letzten Wahl, aber ein bisschen schlechter als bei der davor. So war es. Genau, also was das angeht, können wir uns nicht beschweren. Das zeigen auch die Statistiken, dass viele Nichtwähler zur Wahl gegangen sind. Es gab natürlich auch generell mehr Leute, die abstimmen durften, weil das Wahlalter auf 16 gesenkt worden ist. Da waren also schon irgendwie so 60.000, 70.000 Stimmen mehr im Umlauf. Wo aber auch viele gesagt haben im Vorfeld, so ob die wirklich wählen gehen, ist dann die andere Frage, denn ob die nicht vielleicht einfach dann sagen, ich habe keinen Bock. und dann einfach nicht hingehen, weil sie es vielleicht nicht als das Privileg verstehen, dass es eigentlich ist. Das ja, wird man wahrscheinlich dann auch nicht so ganz genau sagen können. Ich habe jedenfalls ein paar Leute gesehen, die ich jetzt eher so als Erstwähler verorten würde, die sich, die auch abgestimmt haben. Und ich musste auch ziemlich lange warten im Wahllokal. Also wir haben bestimmt 10 Minuten in der Schlange gestanden. Und das war auch so eine Nummer, das würde ich auch einmal besprechen wollen. In dem Wahllokal, also wenn du reinkommst, dann musst du ja dann deine Wahlbenachrichtigung dabei haben und deinen Personalausweis. Und die wollten unseren Perso gar nicht sehen. Das gibt mir auch immer so. Also ich weiß, dass es in Ordnung ist, wenn du dem Wahlvorstand persönlich bekannt bist, dann muss es nicht kontrolliert werden. Und die haben es jetzt aber so argumentiert, dass sie gesagt haben, wenn wir jetzt auch noch die Personalausweise kontrollieren, dann säßen wir ja bis Mitternacht hier, das dauert ja viel zu lange. Und sie haben ja das Schreiben vom Amt dabei. Und das reicht. Und habe ich gesagt, ja, und wenn jetzt einer in meinen Briefkasten gelangt hat und hat jetzt mir den Zettel geklaut, ja, wenn der Zugriff... Ich habe das Ding von der Oma dabei. Und ja, genau, und richtig. Ich gehe mehrfach. Ja, wie sollen wir das denn kontrollieren? Und habe ich gesagt, ja, mit dem Perso. Dafür habe ich den ja hier. Ja, also da gehen wir mal nicht von aus. Also selbst auf dedizierte Nachfrage und mein Angebot, gucken Sie mal, hier ist mein Personalausweis, dass sie sich nicht noch umgedreht hat und gesagt hat, la, la, la, la, la, ich will es nicht sehen. Das war wirklich alles. Also ich fand das total schräg. Okay. Aber du kennst das auch so, ja? Ja, ja, ich kenne das bei uns auch so. Und vor allem, die haben mich mit dem Vornamen angesprochen, die kannten mich, aber ich kannte sie nicht. Das war dann natürlich doppelt peinlich, weil ich gedacht habe, okay, wer ist das jetzt? Muss ich die kennen? Und dann hinterher auch gedacht habe, ja Moment, da könnte ja jetzt jeder eigentlich kommen und habe dann auch nachgefragt, ob das nicht Pflicht ist. Aber wenn du mir jetzt erzählst, also wenn die mich kennen, dann muss ich das nicht vorzeigen, den Personalausweis. Das habe ich jetzt noch nicht gewusst. Ich dachte, das wäre Pflicht. Also zumindest erinnere ich das, dass ich mal meine Eltern ins Wahllokal begleitet habe, weil wir da irgendwie noch irgendwo hin wollten oder was. Und die dann auch gesagt haben, also da durfte ich noch nicht wählen, dass die dann auch gesagt haben, ja, brauchst du den Ausweis gar nicht. Und dann der Wahlvorstand sagt, ja, wir kennen uns doch. Nee, das ist in Ordnung. Und insofern, da gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass es diese Regel halt gibt. Weil der es eben auch genau so formuliert, denn du bist uns ja persönlich bekannt. So. Naja, wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann schreibst halt deinen Namen noch drauf. Ja, genau, richtig. Und ganz wichtig auch oben rechts den Gültigkeitsvermerk gültig, denn sonst ist der Wahlzettel ungültig, wenn man das nicht draufschreibt. Ja. Ganz wichtig. Ne? Also NRW-Leute, achtet da bitte drauf, dass ihr das richtig macht. Genau. Vor allem, wenn ihr vorhabt, AfD zu wählen. Ah, Fake-Geschichten. Ah. Sehr schön. Aber es scheint ja so zu sein, dass in Bayern vielleicht nicht die Uhren anders gehen, aber dass da ein bisschen anders gefahren wird. Hast du das mitbekommen von diesem Würzburger? Wie kommst du denn jetzt da drauf? Wie kommst du vom Wählen zum Fahren? Weil da auch, also das ist doch völlig klar. Also ja, super Brücke, mach weiter. Ja, ich verstehe das gar nicht. Es kursiert ein Video von der Polizei in Thüringen, ist ein Amateurvideo, das sie zu Fahndungszwecken veröffentlicht haben. Und das zeigt eben einen Mann aus Würzburg, der auf der Autobahn als Geisterfahrer in der Rettungsgasse unterwegs ist. Also da gibt es einen Stau, offenbar wegen eines Unfalls, und es gibt eine sehr vorbildliche Rettungsgasse. Höre ich in letzter Zeit übrigens immer häufiger, dass das sehr gut funktionieren soll. Und man hört auf dem Video, wie die Leute sagen, ist der bescheuert? Das gibt's doch überhaupt nicht. Und in dem Moment rast wirklich ein, ich glaube, BMW oder Mercedes gegen die Fahrtrichtung durch die Rettungsgasse an denen vorbei. Weil er offenbar nicht länger warten wollte, weil es ihm zu lange dauert, oder er hatte einen super wichtigen Termin oder was. Ja. Und ist dann halt zurückgefahren, hat auf der Autobahn umgedreht. Da muss ich was erzählen. Na? Anfang des Jahres bin ich in einen Unfall gekommen, wo ein LKW abgebrannt ist. Und wir standen bergab und der Rauch ist in unsere Richtung gezogen. Und da habe ich da gestanden in dem Rauch. Und du glaubst es gar nicht, wie schnell, also innerhalb von 30, 40 Sekunden habe ich keine Luft mehr im Auto bekommen. Das kann ich mir vorstellen, ja. Und da habe ich echt Panik geschoben, weil ich dachte, was machst du denn jetzt? Du stehst auf der Autobahn, du kannst jetzt nicht mal umdrehen, du kannst nicht geradeaus weiterfahren, weil da unten das Auto brennt. Also was machst du? Ich wusste ja auch nicht, was da vorne brennt. Ich habe ja bloß diesen Rauch gehabt, diesen Qualm um mich herum. Und auch das, die Umluft habe ich eingestellt gehabt, damit der Rauch nicht reinkommt. Das hat nichts genützt. Also ich habe wirklich in diesem Rauch gestanden und keine Luft mehr gekriegt und Panik bekommen. Und da habe ich mir auch gedacht, was machst du denn in dem Moment? Du kannst nicht umdrehen. umdrehen und Geisterfahrer machen. Es geht einfach nicht. Ja, das geht ja auf gar keinen Fall. Aber also und aussteigen war aber auch keine Option und da irgendwie so aus der Wolke sich so ein bisschen wenigstens rauszubewegen, dass du nicht so im Aquarium sitzt. Ich weiß es nicht. Hätte man das machen können, das Auto einfach dort stehen lassen? Nein, du musst ja nicht weit weggehen. Wenn von, ja, dann brauche ich gar nicht aussteigen, dann kann ich da auch in dem Rauch drin stehen bleiben. Also ob ich jetzt im Auto im Rauch sitze oder draußen vor der Tür im Rauch stehe. Na, da verteilt sich's doch aber eher. Da hast du doch, also im Auto stelle ich mir vor, dass sich das dann noch mehr konzentriert. Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Es ist reingekommen und es ist, das glaube ich nicht. Also so neblig, wie es um uns herum dann plötzlich war, das kann ich mir nicht vorstellen. Also da hätte ich bestimmt so nach rechts ausweichen müssen, bestimmt so 100 Meter oder so, damit ich da rauskomme aus dem. Und das Auto einfach so auf der Straße stehen lassen und wenn sowieso Vollsperrung ist und die erstmal eine Stunde brauchen, um den LKW zu löschen? Also du wärst ja wahrscheinlich nicht aus der Sichtweite gegangen, oder? Ich könnte mir schon vorstellen, wenn ich dann rechts über die in den Grünbereich gegangen wäre, okay, dann wäre ich auch nicht weit gekommen, weil dann dieses Gatter ist, damit die Rehe nicht auf die Straße springen. Also ich wäre sowieso nicht weit gekommen auf der rechten Seite. Nach hinten weglaufen, den anderen Autos entgegen, dann laufe ich auf der Autobahn. Das ist vielleicht auch nicht so toll. Ja, das würde ich auch nicht machen. Also ich würde, wenn, dann immer irgendwie nur, also weg vom Auto und dann gleich in den Grünstreifen rein. Aber da wäre ich nicht ganz rausgekommen. Ja. Ach Gott, scheiße. Also da habe ich da ist mir schon ein bisschen die Panik aufgekommen. Ja, fand ich nicht so toll. Glaube ich. Aber der auf dem Video, man sieht ihn nicht so richtig gut, weil der wirklich einfach dran vorbeirauscht und sie machen dann noch irgendwie so einen Versuch mit Zeitlupe. Also der sah jetzt nicht besonders panisch aus. Naja, sicherlich nicht. Dem wird das einfach zu bunt geworden sein in dem Moment. Ja. Aber den wird man ja hoffentlich gestellt haben, weil das die Autonummer, die werden sie sicher gemerkt haben. Ich habe das überhaupt gar nicht weiter nachverfolgt. Mal gucken, wenn ich jetzt mal den Facebook-Link nochmal aufmache. Kann man den Facebook-Link dann auch bei uns in den Shownotes eingeben? Ja, geht das. Auch wenn man keinen Account hat, kann man drauf gucken? Ich habe ja persönlich auch keinen Account, das jetzt sehe ich, aber meine Frau ist bei mir eingeloggt. Ja, das ist natürlich nicht so schlau. Ich probiere das und das ging aber auch durch die Presse. Ich habe da auch irgendwo noch einen Bericht drüber gesehen. Und mal gucken, vielleicht finde ich da was raus und das würde ich dann entsprechend verlinken. Ich stell mal vor, von der anderen Seite kommt ein Rettungsfahrzeug angerast. Ja, und also die haben schreiben auch dazu, dass der also auch, der ist bis zur nächsten Abfahrt gefahren und da hat er eben auch die falsche Spur genommen, um von der Autobahn runterzufahren. Auch das noch. Okay. Und dann kam also die Frage mit in dem Text von dem Video, wer musste vielleicht zur Seite springen, wer musste ausweichen, dass die Leute sich eben melden sollen. Aber kann jetzt auf die Schnelle sehe ich nicht, was da draus geworden ist, was da passiert ist. Aber ich guck mal, ob ich das nachliefern kann. Ein Würzburger in Thüringen. Genau. Naja. Vielleicht war der auf dem Weg in den Orient. Bam, schöne Brücke. Bam, bam. Ich erzähle ja jedes Jahr an dieser Stelle von der Allgäu-Orient-Rallye, weil die findet ja rund um den 1. Mai eigentlich statt bei uns. Da fahren alte Autos, die nur noch 1.111,11 Euro wert sind, von Oberstaufen im Allgäu Richtung Jordanien. Ja, und letztes Jahr habe ich euch das sicherlich auch alles erzählt. Und da ist jetzt Folgendes passiert. Ich habe vor ein paar Wochen per Twitter eine Nachricht bekommen von einem Bild von einem dieser Autos, die letztes Jahr durch die Türkei gefahren sind, als sie auf dem Weg von Oberstaufen nach Jordanien fahren. Und das Ganze hat sich so zugetragen. Ich habe auf meinem Blog davon berichtet und auch Fotos dort eingestellt und unter anderem auch ein Bild vertwittert von einem dieser Autos. Und dieses Jahr ist dieses Auto, das ich da vertwittert habe, in Istanbul wieder aufgetaucht. Auf einem riesigen Parkplatz, wo ganz, ganz viele dieser Autos herumstanden. Und ich habe mir erstmal keinen Reim drauf machen können und habe den dann angeschrieben und habe gesagt, wo ist das? Warum stehen da noch mehr solche Autos? Was hast du damit zu tun? Und der junge Mann, der mir das da eben geschickt hat, diese Meldung, der hat mich dann aufgeklärt, die Autos sind damals in Istanbul stehen geblieben. Aha. Weil damals war ja das Problem, dass in Syrien gerade Bombenstimmung war und sie eben über Syrien dorthin fahren konnten. Und deswegen wurde beschlossen, dass alle Autos in Istanbul abgestellt werden, die Leute aber mit einer Fähre und ich glaube dann auch noch mit dem Flugzeug nach Jordanien fliegen und dort die Rallye wenigstens live abschließen können, indem sie dort als Person auftreten können, also wieder dort ankommen können. Die Autos selbst sind aber in Istanbul geblieben. Ziel dieser Rallye ist es eigentlich, die Fahrzeuge bis nach Jordanien zu kriegen, dort in Einzelteile auseinanderzunehmen und die ganzen Ersatzteile zu verkaufen und das für einen guten Zweck. Und dadurch, dass sie jetzt aber in Istanbul hängen geblieben sind, würde mich jetzt natürlich interessieren, wie das da vonstatten gegangen ist, weil dieser junge Mann, der mich da angeschrieben hat, der hat gesagt, er hat eines dieser Autos vor 2 Wochen verkauft. Aha. Jetzt ist die Frage, für einen guten Zweck verkauft? Weil das ist ja eigentlich der Sinn dieser Rallye. Oder hat er das Fahrzeug sonst irgendwie in Besitz gekriegt und verkauft? Ich weiß es nicht. Naja, es jedenfalls scheint ja auf jeden Fall nichts geworden zu sein mit dem, wir bauen das auseinander und verkaufen nur die Ersatzteile. Das auf jeden Fall nicht, nein. Ja. Jetzt habe ich, das sind jedes dieser Autos hat ja eine Nummer drauf und ist ja auch angemeldet gewesen hier. Also so eine Rennnummer von 1 bis 111, weil 111 Fahrzeuge dürfen starten. Und ich habe dann denjenigen per Facebook versucht anzuschreiben und wollte ihn, das ist ein Motorsportclub aus dem Schwarzwald, und habe den anschreiben wollen über Facebook, habe aber keine Reaktion drauf gekriegt. Aber 2 Tage später bin ich über Twitter angeschrieben worden von eben diesem Autobesitzer. Aha. Und der hat mir und diesem Mann aus Istanbul eine Nachricht geschrieben und hat geschrieben, Mensch, das ist ja mein Auto, was macht denn das da? Ach, Unfall, das ist ja unglaublich. Damit bin ich doch damals nach Jordanien gefahren. Und dann habe ich ihn wieder angeschrieben, aber er ist nicht so, also er weiß nicht, wie er mit Twitter umgehen muss. Er ist da nicht so oft unterwegs. Deswegen ist die ganze Konversation ein bisschen ins Stocken gekommen. Jedenfalls habe ich ihn gefragt, ja, wieso stehen die denn da in Istanbul? Wieso sind die nicht weitergekommen? Stimmt das, dass ihr das damals dort abgestellt habt? Ja, wir kamen nicht weiter, weil ja das Problem mit Syrien war. Und deswegen haben wir die Fahrzeuge dort abgestellt und haben uns so nach Jordanien aufgemacht, ohne Aha. Fahrzeuge. Aber wer jetzt da was verkauft hat und welche Teile jetzt da einem guten Zweck zugeführt werden oder was da passiert ist, das weiß ich eben jetzt nicht. Ach, verrückt. Ja. Aber das ist ja super spannend. Ist das nicht auch so? Also es gibt ja hier bei uns auch so eine ähnliche Geschichte, den Baltic Circle, wo dann die Fahrer sich aber zum Teil auch Sponsoren suchen, die sie dann für die Fahrt und für ihren guten Zweck dann noch mit unterstützen. Da wäre ich als Sponsor, würde ich ja jetzt enorm misstrauisch werden. Ja, ob das jetzt so die Sponsoren sind, wie das, weißt du, da steht auch keine Marke wie Coca-Cola oder sonst was dahinter. Ja, das ist halt irgendein Elektrobetrieb. Aber denen wäre es wahrscheinlich noch egal. Weißt du, wenn ich jetzt als kleiner Handwerker sage, ja komm hier, dann hast du noch 500 Euro für Sprit oder vielleicht sogar 1.000. Mhm. Weißt du, dann würde ich halt ja, schon denken, so, och. Wenn der kleine Handwerker aber hier irgendwie seinen Aufkleber auf das Auto drauf hat und dann kommt hier irgendwo in der Zeitung ein Bild von dem Auto, dann reicht ihm das vermutlich schon, weil in Istanbul muss der kleine Handwerker keine Werbung machen. Also ich glaube mal, dass da jetzt gar nicht so das Problem ist. Mich würde aber wirklich interessieren, es waren ja fast 111 Autos, die dort jetzt alle in Istanbul wohl stehen. Und das hätte mich interessiert, was passiert mit diesen ganzen Fahrzeugen? Wer verkauft die jetzt? Der Bürgermeister von Istanbul? Oder wer, also... Ja, und was passiert halt mit dem Geld? Also kommt das wirklich irgendwo bei einer Wohltätigkeitsorganisation an? Also das finde ich schon nicht so ganz trivial, die Frage. Ja, da hast du recht. Da hast du recht. Werden wir so aber auch nicht auf die Schnelle klären können. Nee, vermutlich nicht. Was sie allerdings gemacht haben, sie haben ja auch auf dem Weg dorthin immer wieder mal, also sie haben so verschiedene Aktionen, sie haben zum Beispiel Schulranzen mitgebracht, die sie in irgendeiner Schule abgegeben haben. Sie haben in Istanbul haben sie einen Rosengarten angelegt, der die deutsch-türkische Freundschaft darstellen soll, unterstützen soll. Und das machen sie auch dieses Jahr wieder, dass sie Rosen mitnehmen. Also sie haben so verschiedene Aufgaben auf dem Weg dorthin, gehen in irgendwelche Kinderheime und bringen dort Sachen mit, die sie vorher gesammelt haben. Also das ist auf dem Weg wohl immer noch in irgendeiner Weise passiert. Aber die Autos, das hätte mich halt wirklich auch interessiert, was da passiert ist. Ja, spannend. Er hat mich gestern wieder angeschrieben und hat gesagt, dass sie morgen wieder in Istanbul sind, die ganzen Autos. Und es wird auch schon richtig beworben. Ich habe heute zum Beispiel ein Foto geschickt bekommen von einer von der diesjährigen Rallye jetzt. Von dieser diesjährigen Rallye, ja. Und da hat der junge Mann aus Istanbul hat mir ein Bild geschickt von einem Plakat, das er fotografiert hat, das am Straßenrand steht, wo Werbung für diese Allgäu-Orient-Rallye macht. Da werden wir nachher, werde ich dann mal verlinken in den Shownotes. Das fand ich dann auch sehr interessant, dass das so groß in Istanbul beworben wird mit einer riesigen Plakatwand. Ja, spannend. Und ich bin gespannt, ob sie dieses Jahr ihr Ziel erreichen. Also es ist ein Bekannter von uns, der ist jetzt mitgefahren in einem dieser Teams, ist ein Geocacher und der hat sich dort auf den Weg gemacht und ich bin gespannt, was der erzählt, wenn er wieder zurück ist. Also ich würde jetzt eher ungern durch Syrien fahren wollen. Ich bin mir nicht sicher, ob es dieses Jahr über Syrien geht oder ob sie wieder eine Alternativroute gewählt haben. Ich denke es mal. Ich habe nur gelesen in der Zeitung, dass viele abgesagt haben kurzfristig und dass der Veranstalter deswegen ziemlich enttäuscht ist, weil er gesagt hat, es ist eigentlich sicher, sie planen es auch immer sehr sicher, sie wählen auch Ausweichrouten, damit es sicher ist für die Fahrer. Und eigentlich besteht kein Grund, die Tour abzusagen. Aber es seien wohl sehr viele kurzfristig 2 Wochen vor der Rallye zurückgetreten und hätten abgesagt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Dass man da vielleicht du hast ja so ein Sicherheitsempfinden halt einfach. Und wie gesagt, ich würde mich da wahrscheinlich nicht in die Gegend trauen gerade. Aber ja, gut, was weiß ich schon. So eine Rallye ist ja auch unter normalen Umständen nicht ganz leicht, gerade wenn sie über die Grenze fahren, die ganzen Personalien da und das Ganze durchchecken und so, da stehen die manchmal 6, 7, 8 Stunden an der Grenze und kommen nicht weiter mit den ganzen Fahrzeugen. Und das ist ja schon nicht einfach, aber wenn es dann natürlich auch kriselt in den jeweiligen Gebieten, ich weiß es nicht, ob ich das machen würde. Aber das weiß man ja schon ein Jahr vorher und dann melde ich mich einfach nicht an. Aber es haben hätte ich jetzt sich auch gesagt. Viele angemeldet und haben dann abgesagt. Jo, genau. Das war's von dieser Rallye. Tja, das ist, also finde es wahnsinnig spannend, das so zu hören. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich halte mal jetzt noch den Kontakt und dann schauen wir mal, ob da noch irgendwas dabei rauskommt. Ja, unbedingt. Also das wäre ja, da sind wir einer Mordsgeschichte auf der Spur. Genau. Jo, das war's von meiner Seite aus. Mehr habe ich eigentlich nicht zu berichten. Hast du noch irgendwas Interessantes? Ach, also nö, mir fällt mir jetzt auch nichts ein. Lass mal gucken, was wir so an Kommentaren bekommen haben. Jo. Waren ja dann doch 2 tatsächlich. Das finde ich ja schön. Wir haben Kommentare bekommen. Yeah! Jo, einmal von der Silke. Die hat nochmal Bezug genommen zu dem Cabrio-Fahrer, der ein bisschen zu viel Gülle abgekriegt hat. Darüber haben wir ja in der letzten Folge berichtet. Sie schreibt nämlich, hallo Jörn und Dotti, die Sache mit der Gülle im Cabrio war dann auch bei Antenne Bayern mit dem Slogan Shit Happens. Vater, Mutter und Tochter waren beim Sender zu Besuch und erzählten, dass das Auto tatsächlich nicht mehr von dem Gestank zu befreien ist. Der Vater hat von circa insgesamt 3 Liter Gülle im und am Auto gesprochen, die selbst er als gelernter Wagenpfleger, da hat's ja den richtigen getroffen, nicht mehr entfernen kann. Und die Frage nach den Haaren wurde tatsächlich auch vom Reporter gefragt. Die Mutter sprach davon, dass sie es momentan nicht gut neben ihrem Mann aushalten könne und die Haare nach wie vor nach Gülle stinken würden. Oh nein. Das Auto war ein Renault Megane und sollte die Tochter zu ihrem 18. Geburtstag erhalten. Anschließend gab es noch eine Werbung für die BMW-Welt. Sie bekamen für das Osterwochenende ein 4er-Cabrio geschenkt, als kleines Trostpflaster. Liebe Grüße. Osterwochenende wahrscheinlich ausgeliehen. Geschenkt wird es nicht bekommen haben. Ja, aber hat, dass sie halt da keine Kosten mit hatten. Ja, das genau. Ist ja schon mal sehr nett. Tatsächlich ist die Geschichte auch an mir nochmal vorbeigeflogen diese Woche und ich habe leider vergessen, mir das irgendwo zu markieren. Das war auf Twitter und ich habe ja durch die Republika habe ich eben sehr viel getwittert und habe dann eben auch viel retweetet und das war ist irgendwie untergegangen. Eine amerikanische Zeitung, ein amerikanisches Online-Magazin hat das auch nochmal aufgegriffen, die Geschichte. Okay. Auch letztlich nur erzählt, was da passiert ist, weil das so skurril ist. Und was ich aber ganz schön fand, dass in dem Tweet sie Bezug genommen haben auf Zurück in die Zukunft. Da passiert das ja auch in allen Filmen, dass Biff Tannen in Pferdemist landet und das Pferdemist sich in sein Auto ergießt. Und da haben sie also irgendwie im Tweet geschrieben, dass Marty McFly auf dem Skateboard weggefahren ist, kurz nachdem das passierte oder irgend so. Fand ich super witzig. Sehr schön. Daniel hat uns geschrieben, der Brombeerfalter. Mhm. Und er fragt sich, ob das uns gegenüber jetzt Moin oder Servus zur Begrüßung heißt. Und weil er sich offenbar nicht einigen konnte, schreibt er Morvus, ihr beiden. Wieder eine sehr unterhaltsame Folge. Vielen Dank dafür. Was das Dixi-Klo angeht, ne, diese Geschichte, Jungs haben das irgendwie in Augsburg in den Fluss geworfen. Mit ein bisschen Glück ist der Umweltschaden wegen Fäkalien und Chemie ja gar nicht so groß. Nicht nur, weil möglicherweise nicht alles in den Fluss gelaufen ist, sondern weil auch erfreulicherweise immer mehr dieser Zersetzerflüssigkeiten biologisch abbaubar sind. Wenn es sich um eine solche handelte und genug Zeit zum Zersetzen war, könnte es recht glimpflich abgelaufen sein. Zu dem am Rande erwähnten Schafen, wäre das bei ihm in der Gegend passiert, könnte man mit nahezu absoluter Sicherheit darauf warten, bis die ersten Kommentare auftauchen, dass das ja garantiert irgendwelche eingewanderten Muslime waren, die in diesem Kommentar freilich anders benannt werden würden, die Material für ihre traditionellen Schächtungen bräuchten. Weiß man ja, dass auf jedem zweiten Balkon in der Stadt ausblutende Schafe am Geländer hängen. Hoffentlich sind die Leute im Norden vernünftiger beziehungsweise die Idioten ruhiger. Und was den Autobrand angeht, schreibt er noch, kann man ja froh sein, dass in der Cola Kiste nicht auch der zugehörige hochprozentige Whisky verstaut war. Liebe Grüße, Daniel. Ja, hat er recht, ne? Da kann man wirklich froh sein dann. Das hätte ja eine schöne Grillparty gegeben dann. Man kann die Dixi-Klos natürlich auch mit Cola füllen, das wäre ja auch mal eine Alternative. Aber die würden dann vielleicht noch mehr Schaden im Wasser anrichten als biologisch abbaubare Zersetzerflüssigkeit. Ich weiß es nicht. Kommst du denn da jetzt drauf? Ja, ich weiß es jetzt nicht. Das waren jetzt ein bisschen verwirrte Gedanken. Und ich wollte gerade sagen, hast du mich nicht eben gefragt, wie ich auf die Überleitung gekommen bin? Und also, das verwirrt mich jetzt nachhaltig. Mit Cola füllen? Also. Naja, wegen der Cola-Kiste mit den. Naja, ist ja wurscht. Ja, und dann mit dem Dixi-Klo löschen, anstatt ja, auf. Ja. Oh ja, nein, nein. Ach, du willst mich nicht verstehen. Was? Du willst mich nicht verstehen. Ich verstehe mich ja selber nicht. Super, da fällt meine Frau auch immer drauf rein. Ne? Wenn sie dann etwas sagt, ja. Hast du mich gehört, sage ich immer, was? Und sie, manchmal, also wenn es gut läuft, dann wiederholt sie es bis zu 3-mal, bis sie es dann selber merkt. Und weil ich dann aber auch nicht mehr an mich halten kann und dann selber lachen muss. Oh, mit mir könnt ihr das ja machen, mit uns. Ah, okay. Ja. Wir haben auch noch neue Follower. Yay! Einmal der Markus, dann die Herren vom Flachland-Reporter. Vielen herzlichen Dank und herzlich willkommen. Genau, und Foto Mona ist mit dabei und der oder die Kimi Blank. Kimi ist ein Mädchenname, gell? Ja. Ja. Aber da bin ich jetzt sehr unsicher bei dem Twitter-Handle. Ob das der so aus Buchstaben und Zahlen steht. Also, ja, gut. Also, ich freue mich ja über jeden, der uns folgt und der unsere hochwertigen Qualitätstweets zu schätzen hat. Ich glaube, 2 waren es, oder? In diesem Monat? Also, ich habe mindestens 2. abgesetzt, glaube ich. Alter Angeber, mindestens 2. Naja, das ist also mehr als in manch anderen Monaten. Ja, okay. Also einmal das Wetter vom Wahltag hast du, glaube ich, gepostet. Genau. Und ich glaube auch, das habe ich nicht auch das Bier vom Campingplatz von unserem Account gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Bin ich mir jetzt nicht sicher, nein. Auch aber das könnten wir schnell nachprüfen. Ja, ich habe zum Beispiel mit schneebedeckten Bergen gekontert. Eine schöne Winterwunderlandschaft habe ich gepostet am 30. April. Genau. Na Mensch, das ist aber nicht Mai. Nee, Moment. Ist ja trotzdem in der Zeit nach unserer letzten Aufzeichnung. April, ja, genau, bis zum 15. Mai. Ja, genau. Und du hast was gepostet, wo ich mich echt überlegt habe, ob du das jetzt mit Absicht gemacht hast oder ob das irgendwie ich nicht verstehe. Jetzt in Nerd Firesland? Ja, das war ein halber Tippfehler. Also ich habe nämlich auch ein Schneefoto gepostet und also ich wohne ja im Kreis Nordfriesland und ich finde es total schön, das im Internetzusammenhang als Nordfriesland zu bezeichnen. Mhm. Und da habe ich mich dann aber danach bei Friesland vertippt. Aha, und, okay. Ja. Ich habe es aber so spät gemerkt, dass ich gesagt habe, komm, den löschst du jetzt nicht und postest es nicht nochmal. Aber das war fies. Da haben wir tatsächlich nochmal Schnee gekriegt. Das war nicht schön. Mhm. Ich hatte echt an dem Tag, hatte ich lockere 3 Zentimeter Schnee nachher auf dem Auto, als ich zur Arbeit gefahren bin. Und das Ende April fand ich schon echt blöd. Aber er sieht ziemlich nass aus. Ja, das war auch alles sehr, es waren sehr große Flocken und sehr matschig. Das war auch ganz schnell wieder weg. Aber natürlich hat es dann trotzdem gereicht, dass wir sehr langsam nur zur Arbeit fahren konnten. Und ich musste halt an dem Tag auch mit dem Auto fahren. Mhm. Das heißt also, mit dem Zug wäre ich wahrscheinlich dann noch pünktlich gewesen. Keine Ahnung. Aber mit dem Auto halt nicht. Mhm. Also da ist mein Foto schon schöner, weil, okay, da ist jetzt kein Löwenzahn drauf, aber wir hatten dieses Jahr wirklich dieses typische Wetter, wie ich immer wieder erzähle, im Vordergrund so die Löwenzahnwiesen und im Hintergrund die neu beschneiten Berge. Also das hat schon sehr, sehr geil ausgesehen. Ja. Das war schon toll. Da haben wir schon nochmal ein tolles, oh ja, und dann hast du dein Bierchen, genau, vom Allgäuer. Ja, das habe ich immerhin retweetet mit unserem Account. Ja. Genau, mit unserem Allgäuer-Logo. Die Marke Allgäu, da geben sie sich ja sehr, sehr Mühe. Das sie wären ja auch blöde, wenn nicht. Also das hat ja wahrscheinlich viel Geld gekostet, diese Marke zu entwickeln. Ja, vor allem sehr viel Mühe, weil das alle an einem Strang ziehen, das kannst du dir ja denken. Also das macht ja keiner. Mhm. Und das war ein langer Weg, bis sich wirklich alle geeinigt haben und eben dieses Allgäu-Logo und diese Marke Allgäu zu vertreiben. Ja, das hat schon gedauert. Juju, genau, also dann geben wir uns wieder Mühe im neuen Monat, ist doch klar. Jawohl. Jawohl. Es wird wieder mehr getwittert, jawohl. Okay, und dann würde ich sagen, dann treffen wir uns nächsten Monat wieder und zwar in der Mitte am 15. Um 12, ich freue mich. Servus. Tschüss.